Kapitel 24. Tina saß im Schrank und hatte Angst, Rainer könnte sie entdecken. Ines Stimme sagte seinen Namen und er drehte sich um. Kurz darauf ging die Tür ins Schloss. Ihr Herzschlag beruhigte sich. Was zur Hölle machte sie da? Sie war ernsthaft in ihren Schrank geflüchtet, in der vagen Vermutung, dass er es war, der in ihr Zimmer kam. Zugegeben, das war ihr Gluck. Es war wirklich er. Sie verließ den Schrank und schaute vorsichtig, ob er wirklich weg war. Als er die Tür öffnete, sah sie gerade, wie er mit ihrem Vater an seiner Seite um die Ecke ging. Sie seufzte. Sie musste hier weg. Wenn sie hier bleiben würde, war es nur eine Frage der Zeit, bis er sie sehen würde. Sie zog sich ein Kopftuch aus einer Schublade und als ihr Vater verschwunden war, ging sie zur Vordertür und wollte gerade gehen, als ihre Mutter sie rief. »Wo willst du den Bin? Essen gibt es!« Sie sagte nichts und verschwand. Sie musste einfach nur weg. In der Gargaye nahm sie dasselbe Auto, das sie auch bei ihm hatte, damit ihm, sollte er in die Garage gehen, nicht auffalle, dass er derselbe war. Wo sollte sie hin? Ja, sie hatte ihre Eltern gesagt, dass sie morgen wegfahren würde. Aber wen sie selbst wegfahren würde, brauchten sie es ja nicht. Allerdings konnte sie heute nicht nach Hause. Kurzerhand entschied sie erstmal ins Kino zu fahren und anschließend. Sie entschied sich um. Sie wendete das Auto und fuhr in die Richtung, aus der sie kam. Als sie vor der Wohnung stand, wusste sie nicht, ob sie reingehen sollte oder nicht. Sicher, ihr Freund war aktuell nicht zu Hause, aber trotzdem. Sie klingelte. Ihre Stimme drang durch den Lautsprecher. Jona, ich bin es, Tina. Kann ich raufkommen? Ein Geräusch im Hintergrund erklang. Dann sagte sie zögerlich, ja klar. Der Türsummer erklang und sie ging hinein. Als sie die Tür öffnete, sah sie irgendwie verschlafen aus. Als sie ins Wohnzimmer kamen, begriff sie auch warum. Tim saß halbnackt auf dem Sofa. Tina drehte sich um und wollte gehen. Aber Johanna hielt sie fest. Warte, es sieht nicht so aus. Warte, es ist nicht so, wie es aussieht. Tina sah sie erstaunt an. Naja, es sieht aus, als ob du deinen Freund mit Tim betrügen würdest. Johanna sah zerknirscht aus. Das ist nicht Tim. Tim lächelte. Klar, wer soll es denn sonst sein, Klaus? Die beiden sahen sich an und lachten. Tina verstand den Witz nicht. Tim stand auf, reichte ihr die Hand. Tatsächlich bin ich Klaus. Sie verstand nicht. Er zog sich ein Shirt an, das auf der zerwühlten Couch lag. Ich bin Tims Zwillingsbruder und Johannas fester Freund. Tina schwankte. Johanna half ihr auf das Sofa. Sie sah besorgt aus. Was ist denn los, Tina? Du bist schon seit ein paar Wochen so komisch. Sie zögerte. Sie sah Klaus an, der aufstand, und sagte, er würde ihnen einen Tee machen. Dafür war sie dankbar. Anders als Tim schien er zu verstehen, wen man nicht vor ihm reden wollte. Johanna sah ihm nach, als er ging, stand auf und ging kurz zu ihm in die Küche. Dann kam sie zurück und schloss die Tür. Klaus, wir klopfen wen, der Tee fertig ist, und dann ins Schlafzimmer gehen. Also, was ist los? Sie setzte sich neben sie. Tina überlegte, wie sie es anfangen sollte. Dann erzählte sie, wie sie am Sonntag vor ein paar Wochen mitbekommen hatte, dass es Rainer schlecht ging, weil er eine gute Freundin von ihm wohl in eine psychiatrische klingen musste. Und endete damit, dass sie Hals über Kopf abgehauen war. Klaus klopfte, kam aber nicht rein. Johanna öffnete die Tür. Er stellte die zwei Tassen auf den Tisch, lächelte sie freundlich an und ging mit den Worten: Ruft, wenn ihr was braucht. Tina bedankte sich und er schloss die Tür hinter sich. Sie fing an zu weinen. Johanna legte einen Arm um sie zu tröstete. Als sie sich beruhigt hatte, fragte Johanna: Aber ist er nicht gerade bei euch zu Hause? Tina schluchzte. Ja. Geh zu ihm und sag ihm, was los ist. Du bist offensichtlich in ihn verliebt. Und so wie ich das aus deinen Schilderungen raushöre, er offenbar auch in dich? Tina schluchzte weiter. Aber er hat mit... Sie brach ab. Tina, das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber dir war doch von Anfang an klar, dass er mindestens mit Caroline schläft. Sie nickte. Caroline ist aber meine Stiefmutter. Aber mein leiblicher Vater ist Carsten. Johanna schwieg. Nach einer Weile meinte sie: Willst du ihm ernsthaft einen Vorwurf machen, weil er mit 25 Sex hat? Klar, es ist unschön, dass du gerade jetzt einen Kerl gefunden hast, in den du dich verliebst. Aber dieser dann deine Mutter, Vater und Pat in hatte. Aber glaubst du, er würde das wiederholen, wenn er erfährt, dass du die Tochter und das Patenkind bist? Sie schüttelte zweimal den Kopf. Ich denke, er würde, wenn ich es wollte, für mich entscheiden. Aber ich habe das Recht dazu, das zu verlangen. Johanna seufzte. Nein, im Moment hast du das nicht. Aber wenn du und er zusammen seid, dann schon. Tina wachte auf. Sie lag auf dem breiten Sofa und wusste erst nicht, wo sie war. Dann fiel es ihr ein. Sie war bei Johanna. Sie stand auf und wollte aufs Klo, als sie etwas hörte. Eine Tür stand ein Spalt offen und sie schaute in das Zimmer dahinter. Johanna saß auf Karl, der ihre Taille mit den Händen festhielt, während er in sie eindrang. Tina stand da und fühlte sich irgendwie erregt. Sie sah, wie Johannas Brust sich bewegte und bei jedem Stoß von Karl. Johanna stöhnte und schrie ihre Lust heraus. Hatte sie auch so ausgesehen, als sie auf Rainer gesessen hatte, als sie sich wieder ins Bett gelegt hatten? Psst, spürte sie wieder Rainers Glied in sich. Johanna sah sie und lächelte. Ihr Stöhnen wurde lauter und nun fing auch Karl an, hörbar zu stöhnen. Seine Söße wurden tiefer und langsamer und Tina wusste, dass er gerade zum Höhepunkt gekommen war und seinen Samen in Johanna spritzte. Ein letzter Stoß und Johanna saß schwer atmend still auf ihm. Tina sah, wie zwischen ihren Beinen über Karls Hoden etwas Weißes lief. Sie wusste, es war sein Sperma. Johanna sah zu ihr und dieses Mal bemerkte sie, dass Johanna sie gesehen hatte. Ist schon gut. Du kannst gerne hereinkommen. Beschämt und ertappt fühlte sie sich schlecht. Johanna lächelte. Hat es dir gefallen? Sie stöhnte, als sie sich erhob und Karl aus ihr herausglitt. Er war zwar bereits dabei, kleiner zu werden, aber sie sah deutlich, dass er größer war als Rainer. Karl sah ihren Blick und lächelte. Er nahm Papier, Tücher vom Nachttisch, reichte ein paar Johanna, ein paar nebutzte er selbst. Da. Ein paar nebutzte er selbst. Während er sich sauber machte, wandte sie den Blick ab. Oder besser, sie versuchte es. Die beiden schienen sich nicht zu schämen, obwohl sie gerade den beiden beim Sex zugesehen hatte. Sie war vor allem an Karl interessiert. Er schien ein ganzes Stück größer zu sein als Rainer. Als sie beim Essen saßen, fragte Johanna nochmal, was sie empfand, als sie ihn zugeschaut hatte. Sie zögerte. Dann gestand sie, dass sie es erregend fand. Johanna lächelte. Du scheinst Karl besonders schön gefunden zu haben, wie du seinen Schwanz angeschaut hattest. Tina wurde rot. Ich denke, sie war eher von Ah, der Größe Karl. überrascht. Karl sagt das. Karl. Karl. Haben wir einen Ich Karl? denke, Bin ich. Ist egal. Karl, Schnauze. Ich denke, sie war von der Größe überrascht. sagte Karl zwischen zwei Bissen. Er musste sich beeilen, denn er musste zur Arbeit. Er sah sie an. Du solltest der Größe nicht zu viel Beachtung schenken. sagte er. Du kannst einen Kerl haben, der den größten der Welt hat, aber es gibt dir nicht den Willen, er damit nicht umgehen kann. Er schob sich den letzten Bissen in den Mund. Als er runtergeschluckt hatte, fragte sie: Kannst du den? Kannst du denn damit umgehen? Er verschluckte sich an seinem Wasser. Dann sah er sie an und lachte. Er legte Johanna eine Hand auf die Schulter. Da musst du sie fragen. Ich habe außer ihr. Ach so, das ist ja wieder wörtliche Rede. Da musst du sie fragen. Da musst du sie fragen. Ich habe außer ihr noch keine Ich gehabt. habe. Betsy, ich habe außer ihr. Da musst du sie fragen. Ich habe außer ihr noch keine gehabt. Egal. Also das geht weiter. Ich habe außer Ja. ihr noch keine gehabt. Er stand auf und gab Tina die Hand und Johanna einen Kuss. Bevor er die Küche verließ, dreht er sich nochmal um. Ich gebe dir einen guten Rat. Nie Sex nicht zu viel Bedeutung bei. Sicher, Sex ist wichtig, besonders in einer Beziehung. Aber Sex ist auch ein Urinstein von uns Menschen. Was auch immer du brauchst, wenn Johanna oder ich dir helfen können, sag Bescheid. Du hast Johanna auch oft geholfen. Wenn wir uns erkenntlich zeigen können, machen wir das. Johanna lächelte. Du kommst zu spät. Er sah auf die Uhr, fluchte und rannte aus der Wohnung. Johanna schüttelte lachend den Kopf. Er scheint ein guter Mann zu sein. Johanna sah sie an, dann nickte sie. Wann kommen deine Eltern wieder? Das ist das Problem, ich weiß es nicht. Sie können am Sonntagabend wiederkommen oder erst am Freitag. Johanna überlegte. Also wäre es möglich, dass sie eine ganze Woche weg sind? Sie nickte. Glaubst du, ich kann diese diese Woche frei haben? Ich habe noch fast meinen ganzen Urlaub und ein Teil von meinem letzten Jahr und dieses Jahr ist auch mehr als halb vorbei. Tina nahm ihr Handy vom Tisch und rief ihre Mutter an. Sie meldete sich überraschend schnell. Tina, alles okay? Wo bist du? Ich habe mir Sorgen gemacht. Schöne Sorgen. Sie hat nicht mal versucht, mich anzurufen. Tina! Ja, Mutter, ich bin bei Johanna. Wir waren gestern noch länger weg und ich habe bei ihr übernachtet. Johanna sah sie bewundernd an. Ja, sie konnte lügen, ohne rot zu werden. Nur bei Rainer hatte sie ein wenig Probleme, ihn anzulügen. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Johanna ist ein gutes Mädchen, die passt schon auf dich auf. Was zur Hölle. Weit waren, musste man auf sie aufpassen. Andererseits, sie dachte an den Sohntag. Was genau gibt es denn? Willst du doch noch mit? Nein, danke. Ich wollte fragen, ob wir doch eventuell eine ganze Woche weg waren. Weg. Oder? Ich kann Johanna freigeben. Ich habe gesehen, sie hat sogar aus dem letzten Jahr noch Urlaubstag. Schweigen. Ja, na, klar. Wen du sie nicht brauchst, kannst du ihr freigeben. Du kannst, wen sie ihn braucht, auch 2 Wochen geben. Sie hat wirklich noch viele Tage übrig. Sehe ich gerade. Tina nockte und Johanna machte eine Freudengeste. Danke, Mutter. Viel Spaß auf Mallorca. Und grüße Rainer und Papa von mir. Johanna erstarrte und sah sie geschockt an, was sie nicht verstand. Tina, warum soll ich Rainer grüßen? Du kennst ihn doch gar nicht, oder? Sie erstarrte. Mist. Nein, natürlich nicht. War nur ein Reflex. Ich habe dich gut erzogen. In der Stimme ihrer Mutter schwang Stolz mit. Natürlich, du. Sie verabschiedeten sich und Tina vergrub ihr Gesicht in ihren Händen. Johanna lächelte. Was hat deine Mutter denen gesagt? Tina lachte. Sie ist stolz darauf, mich so höflich erzogen zu haben. Johanna und sie unterhielten sich noch eine Weile und beschlossen, dann zusammen einkaufen zu gehen. Tina brauchte Lebensmittel und ein paar Klamotten. Zum Mittag aßen sie bei einem asiatischen Imbiss und sie machten sich gegen 17 Uhr auf den Weg zurück in Johannas Wohnung. Wieso ist eigentlich Karl zu Hause? Ich dachte, du sagtest meiner Mutter, er sei weg. Ja, es wurde aber auch noch eine Woche abgekürzt, weil jemand krank war. Wir haben gerade unser Wiedersehen gefeiert, als du geklingelt hast. Tina wurde rot und dachte an den Morgen. Johanna lachte. Denkst du schon wieder an den Schwanz, mein Freund? Als sie das sagte, hatte Tina ein Bild im Kopf, wie sich Karl das Glied sauber machte. Möchtest du zum Essen bleiben? Möchtest du zum Essen bleiben? Nur wenn ich nicht störe. Du hast doch Karl gehört. Du kannst klar bleiben. Und wenn du reden willst, du weißt, dass ich für dich da bin. Sie standen in der Küche und Johanna reichte ihr ein Messer. Allerdings musst du für dein Essen bei uns arbeiten. Tia nahm das Messer lächelnd. Glaubte Johanna etwa, sie könne nicht kochen? Sie schälte die Kartoffeln und schnitt sie klein, während sich Johanna am Herd und den Töpfen zu schaffen machte. Als es 6:20 war, hörten sie eine Tür, die aufging. Karl kam herein und wieder hatte sie das Gefühl, Tim stand vor ihr. Allerdings verging das Gefühl sofort, als er sie anlächelte. Tina, du bist ja noch da. Sie wollte dein bestes Stück noch einmal sehen. Tina wurde rot und gab Johanna einen leichten Kaps auf den Arm. Stimmt doch gar nicht. Tatsächlich stimmt es schon. Sie hatten noch ein wenig während des Kochens über den Morgen geredet und sie gestand Johanna, dass sie ihn gerne gesehen hätte, wen er hart war. Für Tina war rein solches Gespräch etwas komplett Neues und fühlte sich noch komisch an. Allerdings war es für sie eine Sache, mit Johanna darüber zu sprechen, die sie seit Jahren kannte und ihre beste Freundin war. Als mit deren Freund, der nicht nur aussah wie Tim, sondern ihr auch peinlich war, dass er sie gesehen hatte, als sie beim Sex waren. Er lächelte. Wenn du nichts dagegen hast, Schatz, mir macht das nichts. Er küsste sie auf den Mund und sie sah, wie seine Zunge in ihrem Mund verschwand. Sie wurde rot und traute sich nichts zu sagen. Karl stellte sich zwischen sie, schaute, was sie da machten und schnupperte. Sie spürte, wie er eine Hand auf ihren Hintern legte. Komischerweise machte es ihr nichts aus. Die Stelle, wo er sie berührt hatte, war warm und fühlte sich schön an. Sie musste daran denken, wie es war, als Tim sie angefasst hatte. Es hatte sich angefühlt, als sei er schmutzig und verfaulend. Sie musste aber zugeben, dass auch Karls Persönlichkeit ganz anders war als Tims. Johanna schaute sie an. Mir macht es nichts aus, aber das muss dir Tina das sagst du, ne? Mir macht das nichts aus, aber das muss Tina selbst sagen, wen sie es will.